Was sagen denn die letzten Zahlen? Also ich beobachte hier mehrere Portale und jetzt ist gerade eben ist so eins der ersten umgesprungen auf 100%, 100% Auszählung. Bei anderen sind es noch 99 und da sieht es jetzt tatsächlich so aus, dass der Kandidat der Mitte-Links-Partei CHP, Ekrem İmamoğlu, die Wahl gewonnen hat mit einem Vorsprung von ein paar tausend Stimmen. Wenn man es in Relation sieht, Istanbul hat 8 Millionen Wahlberechtigte. Gibt es denn jetzt schon Reaktionen seitens der AKP zu diesem, ja, zu dieser doch Niederlage? Ja, vor allem einer Niederlage, die sie gestern Abend, glaube ich, so nicht erwartet hatte. Da lag ja der Kandidat der AKP, Binali Yildirim, noch vorne. Das ist der frühere türkische Ministerpräsident. Dieses Amt hat er noch bis zum Sommer inne. Danach ist ja der Posten des Ministerpräsidenten abgeschafft worden. Und dann gab es ja diese rasante Aufholjagd gestern Abend und dann plötzlich eine Pause, als eben keine neuen Wahlergebnisse mehr bekannt gegeben wurden. Und kurz danach gab es auch schon erste Gerüchte, dass die AKP sagt, man möchte dieses Wahlergebnis überprüfen lassen. Und es sieht tatsächlich jetzt so aus, dass sie Einspruch erheben möchte, nicht nur für Istanbul, sondern auch für Ankara. Denn auch da sieht es so aus, dass sie eben den Chefsessel im Rathaus an die CHP abgeben muss, nach sehr, sehr vielen Jahrzehnten in der eigenen Hand. Frau Senze, weiß man denn schon, was für die Wähler ausschlaggebend waren? Es waren ja, wie gesagt, nur Kommunalwahlen, aber eben durch das Engagement von Erdogan hat das ja eine ganz andere Gewichtung bekommen. Also ging das auch als Abstimmung jetzt über die schlechte Wirtschaftslage in der Türkei, die zunehmende Repression des Staates? Also da muss man nicht lange suchen. Ich glaube, das Thema Wirtschaft war ein ganz großes. Erdogan hat ja im Sommer das Präsidialsystem eingeführt, damit sehr viel mehr Macht auf sich vereint und auch auf seine AKP. Und danach hat man eigentlich gehofft, dass es wirtschaftlich bergauf geht, aber es ging eigentlich nochmal bergab. Wir hatten ja im August die Finanzkrise. Die Lira hat massiv an Wert verloren, hat sich zwar erholt, aber eben nicht komplett und vor allem ist sie noch nicht stabil. Wir haben eine sehr starke Inflation in der Türkei. Grundnahrungsmittel, Gemüse beispielsweise ist teuer geworden. Und die Leute haben offensichtlich Erdogan und der AKP dafür einen Denkzettel erteilen wollen, waren nicht überzeugt von den Maßnahmen, die die Regierung darauf ergriffen hat. Sie hat da beispielsweise Gemüsestände eingerichtet, wo sie billiger jetzt Gemüse kaufen konnten, Bedürftige vor allem. Aber das ist nicht, was die Menschen wollen. Die wollen diese aufstrebende Wirtschaftsmacht, von der Erdogan auf seinen Wahlkampfauftritten immer wieder gesprochen hat. Und dieses Bild hat sich offensichtlich nicht mit dem gedeckt, was die Menschen im Alltag erleben. Manche reden ja jetzt schon von Götterdämmerung in der Türkei bezogen auf Präsident Erdogan. Kommt das nicht alles ein bisschen jetzt sehr vorschnell? Also Erdogan hat tatsächlich auch von Schwächen seiner eigenen Partei gestern Abend bei seiner Balkonrede, vergangene Nacht muss man sagen, bei seiner traditionellen Balkonrede in Ankara gesprochen. Und ich glaube schon, dass es auf jeden Fall Aufwind für die Opposition bedeutet. Im Sommer, da hat sie die Wahlen zwar knapp verloren, aber sie hat verloren. Jetzt sieht es so aus, dass sie zwar landesweit deutlich hinter der AKP zurückliegt, die CHP, aber sie hat eben diese Metropolen gewonnen. Und das gibt der CHP zum ersten Mal wieder richtig Aufwind und auch die HAP, der DP hat ja in den Ostgebieten gewonnen, wo sie Bürgermeisterposten abgeben musste an die Zwangsverwaltung und diese hat sie jetzt eben wieder zurückgewonnen. Also Erdogan bläst schon nochmal ein anderer Wind entgegen. Ob er tatsächlich seine Politik ändern wird jetzt nach diesen Wahlen, das bleibt abzuwarten, aber er hat Reformen angekündigt. Informationen waren das von Karin Sens.